Europa. Funkhaus Europa. Café Mondial. Mit Janine Horsch und mit Alvaro Soler. Guten Tag. Fui uno de aquellos y tú no sabes cuánto me arrepiento y cada vez que pienso en ti me viene otra vez. Pero hasta que tú no lo pierdes todo, no te das cuenta de nada y solo me pregunto de qué sirve. Una casa en una isla, eso no me ayuda a mí. Diamantes, 100 coches, si no te tengo. Aviones, mansiones, así no quiero vivir. Una casa en una isla, si no te tengo a ti. No puedo, si no te tengo, tengo a ti. Si no te tengo, no puedo, si no te tengo, tengo a ti. Una casa en una isla, eso no me ayuda a mí. Diamantes y 100 coches, si no te tengo. Yeah, all I got to do, and all I want to do, and all I got to do, is walk into the sun. Spend too much time concentrating on the negative, where I became irrelevant, my mind stays too sensitive, and I just had to smile just for a moment, cause I been way too tired of this commotion on my mind. Life is way too precious to hold it back with little insignificant differences. I'm too grown for that, I know that, and I hold it back. No time left in this life, so go and get over that. You know what I got to do. Been in a place in my life where nice things never came, love was quite scarce, and I've seen through the darkest of nightmares, so feel so lifeless, and I know that it is fine, and it's very hard, there you are, don't forget you came so far, and everyone that left you off, they can take a run and jump. I've had enough of all of this, you know, like I got to do. Walk into the sun, sun, sun, sun. Hätten Sie sich den gewünscht, brauchen Sie nicht mehr. Funkhaus Europa. Wünsch dir deine Musik in Funkhaus Europa. Und ich weiß, Sie haben noch einen im Petto. Her damit, 0800 567 8774. Das ist die Nummer zu Ihrem Musikwunsch in Café Mondial. Wenn Sie anrufen, quatschen Sie aufs Band, sagen Sie, was Sie hören wollen und dann erfülle ich Ihren Musikwunsch noch in dieser Stunde. 0800 567 8774. Ich freue mich drauf. Na menina dos meus olhos, gravei o teu semblante. Na menina dos meus olhos, gravei o teu semblante. Mesmo se me abandonares, ficarás em mim eternamente. Quem ama sente, não sairá jamais da minha mente. Na menina dos meus olhos, guardei o teu semblante. Na menina dos meus olhos, guardei o teu semblante. Mesmo se me abandonares, ficarás em mim eternamente. Quem ama sente, não sairás jamais da minha mente. Comemos do mesmo prato, bebemos do mesmo copo. Sinto ainda o sabor dos beijos teus, não me abandones pelo amor de Deus. Dos meus olhos, guardei o teu semblante. Na menina dos meus olhos, gravei o teu semblante. Mesmo se me abandonares, ficarás em mim eternamente. Quem ama sente, não sairá jamais da minha mente. Mesmo prato, bebemos do mesmo copo. Sinto ainda o sabor dos beijos teus. Não me abandones pelo amor de Deus. Funkhaus Europa. Europa. Funkhaus Europa. In Bremen auf 96,7. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that? Oh, yeah. I like this one. What? Like Jimmy said. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Never lies, lies, lies. You don't know what you've got till it's gone. Yeah. Let me just with it for a minute. You don't know what you got till it's gone. Now you realizing when them nights go long, right? It ain't for me to stay when you know that I'm gone, right? Yeah. You act all wild when I tell you to settle. I was working around the clock with your girls on the metal. Talk about I heard you swims with this chick on the beach. That was out with the tide, but my love you impeach. Now you looking at the walls, head and hand cold jonesing. Ringing my house, hanging up and imposing. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that? Don't always seem to go. Wir haben wieder eins der besten Bücher des Monats für Sie hier in Funkhaus Europa. Es gibt einen neuen Lux. Das ist der monatliche Kinder- und Jugendbuchpreis von Radio Bremen und der Zeitschrift Die Zeit. Gewonnen hat diesmal ein Teenager-Roman und der heißt Kleiner Wahn. Bei mir ist meine Kollegin Anja Robert, die sitzt mit in der Lux-Jury. Anja, ich wette, du sagst jetzt wieder, ein tolles Buch, sonst hättet ihr es ja nicht ausgesucht. Ja, es ist ein tolles Buch. Aber dieses Buch macht es einem echt nicht leicht. Also mir hat es am Anfang ehrlich gesagt gar nicht gefallen. Ich habe es entnervt weggelegt. Okay. Dann hat jemand anders es nominiert aus der Jury für den Preis und dann musste ich es ja nochmal lesen. Ich dachte, oh nein. Aber tatsächlich habe ich beim zweiten Lesen einen völlig anderen Eindruck gekriegt. Ja, zum Glück. Sonst wäre das ja ein echter Kackjob gewesen. Was hat dich denn beim ersten Lesen so genervt? Ja, also Kleiner Wahn erzählt die Story eines jungen Mädchens. Rose heißt die. Ich glaube, sie ist 16 ungefähr. Und die ist einfach nicht besonders sympathisch. Die ist verschlossen, passiv, fast ein bisschen lahm. Und diese Rose erlebt ihre erste Liebe und eben auch ihren ersten Sex mit ihrem Freund. Mhm. Und wie das vielleicht manchmal so ist, sie denken nicht viel nach bei so viel starken Gefühlen, die verhüten nicht. Rose wird schwanger und sie verdrängt das. Sie will das einfach nicht wahrhaben. Deswegen heißt das Buch auch Kleiner Wahn. Und beim ersten Lesen war ich irgendwann so sauer, dass ich dachte, wie kann man sich nur so dusselig anstellen? Es kam mir so unrealistisch vor, diese Verleugnung. Aber die Autorin, das ist eine Australierin, die heißt Diane Tutchell, sagt in einem Interview, dass das auf einer wahren Geschichte beruht. There was a teen couple who found themselves pregnant. When the teen girl went into labor, the boyfriend rented a motel room where the baby was born. He subsequently killed that child. And the baby was later found in a dump bin. And I remember seeing them on the news and being absolutely heartbroken. They were being called monsters. And reading about them, I couldn't help but think there was more than one victim here. Ja, sie sagt eben, das hat sie im Fernsehen gesehen. Es gab wirklich diese Geschichte, ein Mädchen hat ein Kind geboren, das Kind starb, ihr Freund hat es getötet. Und im Fernsehen wurden die dann Monster genannt. Und sie sagt eben, es hat mir das Herz gebrochen. Ich dachte, hier gab es mehr als nur ein Opfer. Mhm. Also wirklich eine heftige Story. Im Buch ist das auch so, dass das Baby dann stirbt nach der Geburt und die beiden Jugendlichen vergraben das am Straßenrand. Hätte ein furchtbares Teil werden können, so ein oberflächlicher Reißer oder ein pädagogisches Ding über ungewollte Teenie-Schwangerschaften. Das ist es aber zum Glück nicht. Okay, sondern? Ja, sondern die Autorin schafft es, ganz fein verätzelt die Gefühle und das Verhalten von jemand nachzuzeichnen, von dem du wahrscheinlich erstmal denkst, die ist doch verrückt. Und für diese Genauigkeit, für diese Wahrhaftigkeit, kann man fast sagen, nimmt sie eben in Kauf, dass Rose manchmal unsympathisch rüberkommt oder fast abstoßend. Und das spielt ja in der australischen Provinz. Da geht es sehr um die Fassade in der Familie dieser Jugendlichen. Das wird einfach toll beschrieben, wie das läuft. Schon bei Kleinigkeiten. Einmal geht es darum, dass Rose heimlich rauchen muss. Und sie sagt dann so, ich tue so, als würde ich nicht rauchen. Meine Mutter tut so, als würde sie es nicht riechen. Und mein Vater, der riecht sowieso nur das, was meine Mama ihm sagt, dass er riechen soll. Okay, verstehe. Ist es ein Buch, das du auch deinem Teenager-Kind zu lesen geben würdest? Also es ist harter Stoff. Ich würde mal sagen, ab 14 vielleicht. Das ist halt die Geschichte einer Verleugnung. Es hat ein tragisches Ende. Aber es ist ja auch literarisch ein ganz altes Motiv, schon in der Antike. Und bei Goethe gibt es diese Kindsmörderinnen-Figuren. Und Diane Tutchell, die macht da eine ganz eigene Variante raus, die einem beim Lesen wirklich in den Bann schlägt. Und deswegen ist das zu Recht diesmal das beste Jugendbuch des Monats. Vielleicht sogar auch was für Erwachsene. Auf jeden Fall. Also ich finde, es klingt auf jeden Fall auch für Erwachsene spannend. Ist aber jetzt preisgekröntes Jugendbuch, ausgezeichnet mit dem Lux des Monats. Diane Tutchell, Kleiner Wahn, erschienen im Königskinder Verlag. Kostet entweder 15,99 €. Oder nix. Wenn Sie jetzt anrufen, schenken wir es Ihnen. 0221 56789 777. Il est l'heure, fini l'heure de danser. danse. T'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire ta fête. Ta mère veut te la faire aussi. Ta fête. Je voudrais te faire ta fête. Tout le monde te fera aussi ta fête. Tu sors trop. Du moins c'est ce qu'ils disent. Ils parlent trop. C'est pourquoi tes oreilles sifflent. À qui la faute? C'est la faute à autrui, hein? C'est les autres. Toi tu n'as qu'une seule envie. Tu aimerais faire ta fête. Ta mère veut te la faire aussi. Ta fête. Je voudrais te faire ta fête. Tout le monde te fera aussi ta fête. Europa. Chill and not escape the treachery. I just had to rest in peace, the recipe. The rest of us is praying at the sin. I'll leave a 10 if you're up right now. Hope you hear what I'm saying. Hope you hear what I'm saying. My eyes are black and red. I'm calling back. Shiver get lonely sometimes when the angels on my shoulder slumber and I'm stuck here with the vultures hissing and circling. You didn't call me. Anfangen zu reden, erstmal was klarstellen. Also, wir von Funk aus Europa sind und bleiben keine ausgemachten Justin Bieber-Fans. Aber diese Ghetto-Kids aus Uganda, die tanzen wirklich sehr, sehr cool zu diesem Bieber-Song. Der heißt Sorry. Und Sorry, das muss man dann auch mal sagen dürfen, wenn die was cool machen. Die Geschichte, die Ghetto-Kids, das sind Kinder und Jugendliche aus den Kampala-Slums in Uganda. Und die haben sich zu einer Tanzgruppe zusammengeschlossen. Und dafür wurden sie vor 2 Jahren schon gefeiert. Die haben immer Videos im Internet gepostet und die sind super angekommen. So super, dass sogar die BBC News darüber berichtet haben, über die Ghetto-Kids. Und gegründet wurde die Gruppe von einem Mathelehrer, der selber mal ein Straßenkind war. Und die Idee hinter dem Projekt war, den Kindern aus den Kampala-Slums ein Selbstwertgefühl und auch irgendwie eine Perspektive zu geben. Gute Sache also. Eine ganze Weile konnte die Truppe jetzt keine Videos machen, weil einer der Tänzer hat sich bei einem Unfall schwer verletzt. Und jetzt sind sie aber wieder da mit einem Video zu dem Justin Bieber-Song Sorry. Deswegen habe ich das überhaupt am Anfang gesagt. Und da tanzen die aber so cool. Also selbst wenn die Wahl auf einen Bieber-Song gefallen ist für die neue Performance, gucken Sie sich das einfach mal an. Auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite von Funk aus Europa. Und aus diesem Anlass spielen wir Ihnen jetzt Justin Bieber mit Sorry. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I'll go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Just trying to get you back on. Now and gentlemen, Funkhaus Europa. It's Young John, the wicked producer. Hey, y'all, ma, whoop it, whoop it. Hey, y'all, ma, whoop it, whoop it. We're going for me shot, me shot. The new head, do the new telly. To get this money today, but every night and day. Oh, Bobo, very low body. Zero dollar, and you'll not get a molly. Oh, yeah, Shaki to Bobo, over a Bentley Bobo, over a Ferrari Bobo, fly you to Paris, Bobo. Oh, yeah, Shaki to Bobo, over a Bentley Bobo, over a Ferrari Bobo, fly you to Paris, Bobo. Oh, need that for I want scrap for you. I do my thing, my way. Go ask your sister. Na mi de give me. Go read the meter. Ogbeni live me. She feel in the nigga. Oya ni no money. I want to feel free. Oh, Bobo, we the low body. To get this money today, but every night and day. Oh, Bobo, we the low body. Oh, yeah, Shaki to Bobo, over a Bentley Bobo, over a Ferrari Bobo, fly you to Paris, Bobo. Oh, yeah, Shaki to Bobo, over a Bentley Bobo, over a Ferrari Bobo, fly you to Paris, Bobo. Oh, my God, I get the love money, yo. Kitoshi wa wu, makoro si mommy, yo. Bimungari ki to kole, gole money, body, yo. Swaga kule, o tu shekuni, body, yo. Boy, Danu, Danu, hey, brother, Damu, Damu. You live a flashy lifestyle, but your mama is so calm, calm, calm. I think I'll tell you, brother, Joe, and Mo, Wale, Wale. No, shall I love you, Bobby, a little bit long, Wale, Wale. Oh, Bobo, with a low body. To get this money today, but every night and day. Oh, Bobo, with a low body. Oh, yeah, Shaki to Bobo, over a Bentley Bobo, over a Ferrari Bobo, fly you to Paris, Bobo. Oh, yeah, Shaki to Bobo, over a Bentley Bobo, over a Ferrari Bobo, fly you to Paris, Bobo. Omo Gravit, Omo Gravit, ha, Wabamit, Oli Lili Wabamit, Omo Gravit, Omo Gravit, Wabamit. Wale lele wa ba mi ti. Turn it up for me one time. Power to me lo jota. Power to me la deke. Power to me lo kota. Nem kami lo kababa. Mo kwe te yanki. Te yanki. Wo tu kwe te no le onda. Jwa fu mi mwati. Oh, Bobo. We di lo bade. To get this money today. But every night and day. Oh, Bobo. We di lo bade. Oh, yeah, Shaki to Bobo, over a Bentley Bobo, over a Ferrari Bobo, fly you to Paris, Bobo. Oh, yeah, Shaki to Bobo, over a Bentley Bobo, over a Ferrari Bobo, fly you to Paris, Bobo. Eine der schönsten Preisreden, die ich jemals gehört habe, kommt von Paul Simon. Selbst als Teil von Simon und Garfunkel, sehr bekannter Musiker. Der hat 1976 das Album des Jahres als Grammy quasi bekommen und hat dann bei seiner Ehrung sich vor allem bei Stevie Wonder bedankt dafür, dass der in dem vergangenen Jahr keine Platte rausgebracht hatte, weil Mitte der 70er ging einfach überhaupt kein Weg an Stevie Wonder vorbei. Und auch heute noch ist er der meistgeschätzte Songwriter und R&B-Künstler seiner Generation. Abgesehen davon, dass er 25 Grammys zu Hause stehen hat, ist er auch noch der Lieblingssänger von US-Präsident Obama. Und seine Songs werden hundertfach gecovert, in allen Sprachen, in allen Genres. Und ein beliebtes Beispiel kennt meine Generation vor allem als Gangsta's Paradise von Coolio, ist aber natürlich im Original Pastime Paradise aus den 70ern von Stevie Wonder, unser Supersong diese Woche. Pastime Paradise in den Straßen von Spanish Harlem. Das Salsa-Gewand vom 2006 verstorbenen Jazz-Perkussionisten Ray Barreto steht dem Song besonders gut. Pastime Paradise ist 1976 auf dem Album Songs in the Key of Life erschienen. Stevie Wonders erfolgreichstes Album. Während seine Lieder sonst überschwänglich und positiv klingen, ist die Stimmung in Pastime Paradise eher pessimistisch und beklemmend. Stevie Wonder verurteilt darin Materialismus und Vergnügungssucht. Er singt von Sünde. Und der Gospelchor verstärkt diesen religiösen Unterton noch. Schillernde Disco-Vibes aber können dem traurigen Grundgefühl von Pastime Paradise Abhilfe verschaffen. Sei es aus den USA oder von der kleinen Karibikinsel Dominica. In Frankreich besingt Pascal Rinaldi das Pastime Paradise. Aber auch in Finnland ist es zu finden. Verpackt als Polka. Pastime Paradise funktioniert aber auch ganz ohne Worte. Mit Jazz, Brass oder orientalischem Einschlag. Weich klingt Pastime Paradise aus der Kehle von Neo-Soul-Sängerin Erykah Badu, die in ihrem Song Drama einige Zeilen daraus zitiert. Für die Hip-Hop-Produzenten ist Pastime Paradise ein gefundenes Fressen und wird sampletechnisch mehrfach ausgeschlachtet. Die erfolgreichste Coverversion stammt von 1995. Da machte US-Rapper Coolio daraus Gangsters Paradise. Ein Song über Hoffnungslosigkeit in der Großstadt, der Platin-Status erreichte und sogar einen Grammy gewann. Stevie Wonders Pastime Paradise ist eine düstere Hymne mit freudloser Botschaft, die dazu aufruft, sich auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren. Auch wenn der Song zwar nie als Single veröffentlicht wurde, ist er trotzdem ein nicht versiegen wollender Inspirationsquell für Künstler auf der ganzen Welt. Absolut. Pastime Paradise von Stevie Wonder, unser Supersong diese Woche, den uns Anne Lorenz represented hat und jetzt nochmal in der Version von Ray Barreto hier in Café Mondial. That's all gone from time. Keep telling of this.

Sometimes it's those moments, you know. It feels like fighting for, wasting away, fighting for. Ooh. When we open our eyes and recognize. Sometimes it feels like fighting for, wasting away, fighting for. Manöver Fighting for jeden Café Mondial. Funkhaus Europa. Wünsch dir deine Musik in Funkhaus Europa. Ich soll ganz liebe Grüße bestellen aus Düsseldorf. Nicht vom Karnevalsgedöns, sondern vom Flughafen. Da arbeitet nämlich noch jemand. Und zwar ist das Adem. Und er hört uns schon seit 4 Stunden. Und jetzt hätte er vielleicht auch gerne mal einen Motivationssong. Kann ich verstehen, er hat sich Tarkan gewünscht. Mit Hatasis Kulolmas soll er haben. Bitteschön. Thank you. Pandemie. Funkhaus, Funkhaus, Europa. So ein Original. Shaggy Otis. Und da haben sich die Beginner fürs Liebeslied dran bedient. Das kurz vor Reza Waffa. Noch ein Original. Selbstverständlich. Das war meine Überleitung. Genau, da hast du dich dran bedient wahrscheinlich. Ja. Das weiß ich nicht, das kannst du ja gleich erzählen. Worum geht's denn nach 16 Uhr? Es geht um, Achtung, ein Tagebuch. Deins? Nee, ich will kein Tagebuch, will auch kein Mensch lesen, glaube ich. Doch, ich schon. Genau, wisst ihr? Da haben wir schon wieder. Das Tagebuch von Hannelore Kraft. Das liegt uns quasi, naja, nicht ganz exklusiv vor. Es ist ein Online-Tagebuch. Hat sie vor kurzem angefangen zu schreiben und unsere Reporterin hat da mal reingestöbert, reingeguckt und was da so drin steht, beziehungsweise was da so läuft, das hören wir gleich. Nach 16 Uhr mit Reza Waffa. Ich bin Janine Horsch und sag tschüss, bis morgen. Yeah. Die Wellen, die du siehst, schlagen gegen diese Felsen seit 3 Milliarden Jahren. Ob sie uns bemerken oder ob sie sich an irgendwas erinnern. Wir waren schon einmal kurz da, haben alles getan. Es hat endlich geklappt, halten etwas auf dem Arm, das so aussieht wie wir.